Tag zünde ich die erste Kippe an. Das Frühstück macht mir keinen Spaß. Hoffentlich passiert bald was. Da ruf ich erstmal Jutta an und frag, was man so machen kann. Mal wieder nichts passiert. Kein Geld, kein Job, frustriert. Alles keinen Sinn. Ich träum, dass alles anders wird, dass endlich was passiert. Abends sind wir besser drauf, da haben wir auch mehr Leben drauf. Ich zieh mir meinen Anzug an, mich an die Zähne ran. In der Büschenwalde Tisch, da fahr ich ab auf dein Gesicht. Drei Campari, drei Kaffee, kein Mensch, auf den ich stehe. Denn so hat alles keinen Sinn. Ich träum, dass alles besser wird, dass endlich was passiert.